Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, wie du in 6 Minuten eine Zeitreise machst und was Musik mit Erinnerungen zu tun hat. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Von Musik und der Zeit. Meine Spotify-Playlist im Auto spielt eine Akustikversion von Kryptonite, einem Song der Band Three Doors Down. Wie lange ich diesen Song nicht gehört habe, binnen einer Sekunde bin ich wieder im Hardrock-Café in Las Vegas. Ich war damals Anfang 20, arbeitete für ein amerikanisches Unternehmen und war beruflich in den Staaten. Ich war jung, in Las Vegas, hatte einen großartigen Job und mir gehörte quasi die Welt. Dieser Song bringt mich zurück an den Ort, an dem ich mich so frei fühlte. Heute, jetzt, in meinem Auto. Eine schöne Erinnerung. Obgleich die Division, für die ich gearbeitet habe, ein Jahr später, 3 Tage vor Weihnachten, an einen Konkurrenten verkauft wurde. Von einer auf die andere Sekunde waren 23 Menschen kurz vor Weihnachten arbeitslos, inklusive mir. Und doch erinnere ich mich gerne an die Zeit in dieser Firma. Der zweite Song, der spielt, ist der Song Drive der Band Incubus. Wunderschön in seiner Unplugged-Version und schon wieder bin ich an einem anderen Ort. Diesen Song habe ich immer mit meinem Ex-Freund in dessen Küche gesungen. Er spielte Gitarre und wir haben ihn zusammen gesungen. Auf einer Autofahrt war ich plötzlich in 2 verschiedenen Jahren, 2002 und 2017. Das schafft Musik, jedoch auch Gerüche können uns an Orte oder Momente zurückschicken. Wir erinnern uns an schöne Sequenzen durch einen Song, ein Duft, ein Geruch. Dann erinnern wir nicht die ganzen Abfolgen von Situationen und Erlebnissen, sondern meist nur eine Situation und, noch viel wichtiger, wir erinnern uns an das Gefühl, wie wir uns in diesem Moment gefühlt haben, wie wir waren, was wir spürten, wer wir waren. In Las Vegas fühlte ich mich frei und stark. Am Küchentisch meines Ex-Freundes wohl und geborgen. Und ich holte beide Gefühle auf einer Autofahrt in 6 Minuten zurück. Ist es nicht seltsam, dass wir, wenn wir uns erinnern und davon erzählen in einer Geschichte, meist das Negative erinnern und jenes auch berichten, wohingegen Musik das Gegenteil bewirkt? Ich erlebe das oft in Erzählungen von Klienten. Sie berichten über Beziehungen, Ehen oder Freundschaften, die endeten und hängen fest in all dem negativen Gefühl des Zuendegehens. In verbalen Differenzen, in Ungerechtigkeit, in Verletzungen und Schmerzen, all das hat seine Daseinsberechtigung, all das darf sein. Hast doch du dich schon mal dabei ertappt, über Vergangenes negativ zu denken, zu fühlen, obgleich es schon Jahre her ist? Der Stachel der Verletzung sitzt vielleicht noch tief oder die Narbe ist gerade erst verheilt. Mit einem zornigen Blick schauen wir zurück und haben kein einziges gutes Wort mehr übrig. Ein Freund von mir erzählte mir vor kurzem von einer langen Männerfreundschaft von ihm und seinem besten Freund. 18 Jahre waren die beiden unzertrennlich. Jenes nahm ein abruptes Ende, als der Freund ihn belog. Auf Einzelheiten möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Das war jetzt ein Jahr her und mein Freund steigerte sich bei dem kleinsten Satz in diese Richtung sehr in ein negatives Gefühl. Es kostete ihn so viel Kraft, so entrüstet und zornig zu sein, obgleich ich auch oft den mimischen Ausdruck von Trauer über sein Gesicht huschen sah. Ich fragte ihn, was ihr Lieblingslied in all den Jahren war, in denen sie befreundet waren. Er schaut mich verdutzt an. Dann überlegte er. Panic at the Disco. I write sins, not tragedies, sagte er. Ich nehme mein Handy und mache genau diesen Song an. Er lächelt und beginnt zu erzählen, wann sie gemeinsam da saßen und diesen Song mit der Gitarre spielten und lauthals gesungen haben. Ich frage ihn, wie fühlst du dich, wenn du ihn hörst? Ach, das war eine tolle Zeit, sagt er. Wir haben damals viel Musik zusammen gemacht und hatten viel Spaß. Wie konnte er nur so verlogen sein, mich so zu enttäuschen im letzten Jahr? Fragt er mich traurig. Wie wäre der Gedanke für dich, das Gefühl, das hochkommt in Verbindung mit diesem Song, festzuhalten, statt das Negative des Betrugs? Frage ich ihn. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Fragt er mit großen Augen. Doch, das ist mein voller Ernst, entgegne ich ihm. Du stellst 18 Jahre Freundschaft gegen ein Jahr Enttäuschung und Verletzung. Was hältst du davon, diese Freundschaft in Dankbarkeit zu beenden? Fakt ist, ja, er hat dich belogen. Ja, er hat dich verletzt und eure Freundschaft damit kaputt gemacht. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du ärgerst dich jetzt jedes Mal, wenn du seinen Namen hörst, ihn auf der Straße triffst oder gar nur an ihn denkst, weil du eure Freundschaft vermisst. Oder du fühlst diese 18 Jahre wie euren Song. Eine schöne Erinnerung an eine tolle Zeit, für die du dankbar bist. Denn reparieren kann man sie zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht. Er legt den Kopf zur Seite, schaut mich an und sagt mit leiser Stimme, es war in der Tat eine großartige Zeit mit ihm. Auch ich habe eine Freundin, mit der ich 5 Jahre nicht gesprochen habe. Wir haben uns aus nichtigen Gründen in der Vergangenheit zerstritten. Heute und bei Licht betrachtet haben wir es damals völlig überzogen und aus einer Kleinigkeit ein großes Drama gemacht. In diesen 5 Jahren habe ich sie natürlich nicht vergessen, trotzdem an sie gedacht und immer wenn ich den Song Freunde von Pur, der unserer war und auch noch immer ist, an die gemeinsame Zeit gedacht. Sie und mich mit ihr vermisst. Im letzten Dezember fasste ich mir ein Herz und schrieb sie einfach an. Sie hat geantwortet und ich freute mich sehr. Auch jetzt haben wir wieder Kontakt und ich bin dankbar, dass auch ihr Gefühl der Freundschaft größer ist als unser Ego von damals. Danke, Toni. Hast auch du einen Song, der dich mit einem Menschen verbindet? Dann mach ihn an. Im Auto, beim Spazieren, beim Joggen, ganz egal wo, höre ihn laut und spüre nach, was er in dir auslöst. Egal, ob es diese Freundschaft noch gibt oder nicht, ob die Ehe geschieden ist, ob dich dieser jemand verletzt hat, blende es aus und begib dich auf eine Zeitreise an den Ort, an dem ihr diesen Song zusammen gehört habt. Halte das Gefühl fest und bemerke die Dankbarkeit für diese gemeinsame Zeit mit diesem Menschen. Erinnere dich, wie du dich gefühlt hast in diesem Moment und verabschiede dich in Dankbarkeit. Oder ruf ihn einfach an, um ihm Danke zu sagen für all die schönen Momente. Ich bin mir sicher, du wirst einen schönen neuen Moment erleben und vielleicht schreibt die neue Zeit auch einen neuen Song für euch. Lose to win. Verlieren, um zu gewinnen. Du kannst es auch. Und dir danke ich wieder einmal ganz, ganz besonders fürs Zuhören, fürs sich melden, für Kommentare dalassen. Und auch immer noch suche ich Menschen für dieses Küchengespräch. Leute, ihr sitzt zu Hause, es ist Corona-Zeit. Seid mutig, meldet euch bei mir. Ich würde mich unbedingt freuen. Unbedingt freuen ist auch schön. Ich würde mich sehr freuen und vor allen Dingen nicht nur ich, sondern alle Menschen. Und es sind einige, die diesen Podcast hören. Schickt mir eine E-Mail, d.weber@heartlight-coaching.de. Folgt mir bei Instagram unter dianaweber14114. Geht auf meine Homepage www.heartlightslosetowin.de, kontaktiert mich wie immer, wie ihr möchtet. Ich freue mich auf jede Nachricht, die ich bekomme. Und bis zum nächsten Podcast in 2 Wochen. Bleibt gesund und passt auf euch auf.